Genosse Kim Il-sung veröffentlichte während des anti-japanischen revolutionären Kampfes viele klassische Werke über den Weg der koreanischen Revolution. Am 30. Juni 1719, 1930 berief er in Kalun die Konferenz leitender Funktionäre des kommunistischen und des anti-imperialistischen Jugendverbandes ein und hielt dort das Referat »Der Weg der koreanischen Revolution«. Er veröffentlichte später auch viele klassische Werke, darunter über die Organisierung und Entfaltung des bewaffneten Kampfes gegen den japanischen Imperialismus, zur Gründung der antijapanischen Partisanenvolksarmee, für die Ausdehnung des bewaffneten Kampfes auf das Territorium der Heimat und seine Weiterentwicklung, aus Anlass der Bildung der Parteiorganisation, zur Vergrößerung und Festigung der Parteiorganisationen im Inland. Die revolutionäre Volksregierung ist eine wahrhafte Macht des Volkes. Das 10-Punkte-Programm der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes und gut gerüstet führen wir das große Ereignis, die Wiedergeburt der Heimat herbei. Mit diesen Werken schuf er mächtige ideologisch-theoretische Waffe für die Erfüllung der historischen Sache der Befreiung Koreas.